4. Sprechen Sie nach, bitte. Hotel. Rezeption. Hotelrezeption. Kino. Film. Kinofilm. Auto. Bahn. Autobahn. Kurs. Gruppe. Kursgruppe. Kilo. Gramm. Kilogramm.